Fair verteilt ist schon halb bewältigt. Das stimmt im Umgang mit den Flüchtlingen in Europa natürlich nicht. Der Umkehrschluss allerdings stimmt sehr wohl. Ausbleibende faire Verteilung verschärft das Problem für einige wenige EU-Länder, während sich andere wegducken. Sie verstecken sich hinter geltendem EU-Asylrecht. Es kann aber nicht angehen, dass dauerhaft 5 EU-Länder 75% der Menschen aufnehmen. Verantwortung und Solidarität gehören in die richtige Balance. So heißt es in der Europäischen Union gern blumig. So soll es nach dem Buchstaben geltender Verträge auch beim Umgang mit Flüchtlingen sein. Europa mag nicht der Kontinent sein, wo Milch und Honig fließen, wie manche Neuankömmlinge fälschlich glauben, Griechenland schon gleich gar nicht. Aber wenn dort nicht einmal ausreichend Wasser fließt, dann stimmt etwas grundsätzlich nicht mit der Verantwortung und der Solidarität in Griechenland und in ganz Europa. Brüssel hilft den über Gebühr belasteten EU-Ländern mit Finanzmitteln in Millionenhöhe, mit Expertise, mit Sachmitteln. Und Brüssel mahnt Solidarität und Verantwortung in den Hauptstädten an. Wenn es um die korrekte Registrierung der Ankömmlinge geht, aber eben auch, wenn es um die faire Verteilung geht. Nicht zuletzt im Interesse der Asylsuchenden. Aber selbst wenn hochgradig solidarisch verantwortlich verteilt würde, damit allein lässt sich das Problem nicht lösen, dass mehr Menschen als je zuvor nach dem Zweiten Weltkrieg ihr vermeintliches Heil in einer oft lebensgefährlichen Flucht nach Europa suchen. Das Problem lässt sich kurzfristig gar nicht lösen. Es ist eine Herkules-, eine Mehrgenerationenaufgabe für den reichen Teil der Welt. Nicht weniger als der oft mit einigem Spott zitierte Weltfriede gehört dazu geschaffen. Und selbst wenn sich die größten Krisenherde der Welt durch Einfluss von außen kurzfristig befrieden ließen, es kämen die Menschen, die den europäischen Weg aus absoluter Perspektivlosigkeit heraussuchen. Es ist zynisch, zwischen richtigen und falschen Flüchtlingen zu unterscheiden. Es ist die Not, die Menschen vertreibt. Es gibt nicht richtige oder falsche Not. Wenn wir nicht noch weitere zig Millionen Menschen aufnehmen wollen oder können, dann müssen wir auf allen möglichen, auch unkonventionellen Wegen daran arbeiten, dass sie in ihrer Heimat Chancen bekommen. Das Problem des Gefälles zwischen dem nur an Krisen reichen, ansonsten bitterarmen Teil der Welt und dem prosperierenden lässt sich kurzfristig nicht lösen. Es wäre zumindest mal ein Anfang, wenn das Gefälle zwischen den EU-Ländern kleiner würde, was die Bereitschaft angeht, Flüchtlinge aufzunehmen. Sonst dürfte auch noch die Aufnahmebereitschaft bei den Willigen dramatisch schrumpfen.